sama so ak segin bëgguma kuma xol dal dine yow li nekk si yow moo ne si man li ne si ni mooy di leen jàppale. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Afrikanische Popmusik, das ist in den letzten Jahren immer mehr eine Verschmelzung afrikanischer Wurzeln mit westlichen Arrangier- und Produktionskünsten gewesen. 1994 ist diese Entwicklung nun gar so weit gediehen, sind die einzelnen Elemente so sehr ineinander verwoben, dass man oft gar nicht mehr genau definieren kann, ob das denn nun noch afrikanische oder schon westliche Popmusik ist. Einsamer Höhepunkt in dieser Hinsicht war Seven Seconds, der Millionenerfolg des Senegalesen Youssou N'Dour und der US-Amerikanerin Nene Cherry. Und auch Youssou N'Dours diesjähriges Album The Guide, auf dem der Hit natürlich auch enthalten ist, geht eindeutig in Richtung dieses Trends. Zumindest seine Songs und sein Wolof-Gesang aber sind da noch urafrikanisch. Und nicht zu vergessen sein Gespür für brandheiße Themen aus dem Lebensbereich von Afrikanern. Wie zum Beispiel hier in Tourista, wo es um die nicht immer positiven Veränderungen geht, die Touristen in seinem Land anrichten. Senegal, way kat bi di way terang Senegal, bin kat bi bind terang Senegal, ginaw terang jojo la ñu ñu fetalil, lu way di wuyo de koy nuro da, bu ay gan ñewete fi ki sunu rew, suñu len terale bu ñu deme delu si. Yow taxi man bi la bina la galmi yow jay kat bi yomala li ñuy laaj lepp luñ fi andi doomu rew mi ñoko mom lu way di wuyo te koy nuro ta Tamu namu namu namu dum dum tamu namu namu namu dum dum tamu namu namu namu dum dum tayep dum dum tayep Nit ki ñew si sa rew bu yexé deru ko sargal ko ni sargal ko babu deme Gedansi Salti big balit me khet ku bon tay fefat te day yak ba ken du ñemi sunu rew mi nit ki ñew si sa rew bu yek si teg sargal ko ba bu deme gedansi ni say say big Fukat, you plangi de yak, te de dahba, ne ken du nye me sunu reum, ne nyu seta, sunu bop, tinuro, lini wode, ne seta, sunu bop, tinuro, lini wode, ne sedok nyom, sedok nyom, sedok nyom, dole e wal sunu yene bo buñu delo bëgg delsi nañu seta sunu bop ti nuro lini wote tam nam nam nam dum tam tam nam nam nam dum tam tam nam nam nam dum tam tam dum tam tam babi yakhle ba yakhle dafa ni ko bamba muné ko mbake muné ko yani won totoñ so borom te dotoñ so morom ye waxti gi li jotna so jilul waxtu wi di nga toñ so borom te bo jilé sunu bir gal di nga ñu toñ bamba sani der ba gi tu bamba ya. Hear me, Father Bamba. They hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? We didn't know who you'd become until the word was spread. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow in your journey, a tale between God and a man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Yusuf Ndour mit zwei Titeln von seinem Album The Guide. Zum Schluss hörten wir Mame Bamba und davor Tourista. Und direkt noch ein weiteres Spitzenalbum dieses Jahres mit afrikanischer Musik, Wakafrika vom Altmeister Manu Dibango. Er ist ja immer für eine Überraschung gut. Und dieses Mal ist es sein Konzept, die großen afrikanischen Popsongs der letzten 10, 15 Jahre in einem neuen, zeitgemäßen Gewand zu präsentieren. Aber nicht mit den Sängern, die man mit den Originalen in Verbindung bringt, sondern nach dem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spielprinzip jeweils mit anderen Sängern, deren Songs dann auch wieder auf dieser CD vertreten sind. So singt zum Beispiel Manu Dibangos größten Erfolg, nämlich Soul Makossa, der vorhin schon gehörte Youssou N'Dour. Und Tori Kundas Hit Emma wird von Salif Keita gesungen. Yo! Thank you. Nach den von Manu Dibango auf den neuesten Popstandard gebrachten afrikanischen Hitsongs kommen wir jetzt zu etwas ursprünglicher Musik. Die in Simbabwe lebende Stella Rambisai Chiweshe hat ja in den letzten Jahren schon einige Platten in Deutschland produziert. Diesmal jedoch hat sie einen Live-Mitschnitt von einem Konzert im nun nicht mehr existierenden Berliner Tempodrom veröffentlicht. Und da kommt ihre Musik, ihr Gesang und vor allem ihr meisterhaftes Spiel auf der Mbira, einer Art Daumenklavier, besser rüber als auf ihren Studioplatten. Davon jetzt ein Song, in dem es um die ständigen Schwierigkeiten afrikanischer Eltern geht, ihre Kinder mit allem Notwendigen auszurüsten, was deren Lebenschancen verbessert. Vanu Vangu. Stella Rambisai Chiveshe, die Mbira Queen of Zimbabwe Live. So heißt die CD mit dem Mitschnitt ihres Konzerts im Berliner Tempodrom. Aus dem westafrikanischen Sierra Leone kommt S.E. Rogi, der mit seiner in London produzierten CD Dead Man Don't Smoke Marijuana erstmals auch in unseren Breiten aufhorchen ließ. Der inzwischen 68-Jährige hat eine regelrechte musikalische Odyssee hinter sich. In den 70er Jahren zog er in die USA, wo er die schmerzhafte Erfahrung machen musste, dass sein großes Idol Jimmy Rogers auch nur von den schwarzen Bluesmeistern geklaut hat. Seit den 80ern lebt S.E. Rogi nun in England, er spielt akustische Gitarre und er erzählt als Sänger in guter alter westafrikanischer Tradition von den Freuden und Leiden des Alltagslebens. Wie in dem Titelstück seiner CD Dead Man Don't Smoke Marijuana, die übrigens in seiner Sprache Daiman Noba Smoke Taffy heißt. Begleitet wird er von afrikanischen Musikern, die in London leben, aber auch vom weißen Bassspieler Danny Thompson. canna canusa aludai e furu mindero cara furu furu o canna kudusa alali dianya kunini na bina musite shiri marabi marabi benini kamole alali dianya kunini na bina musite shiri Das war zum Schluss Morikante mit einem Stück von seiner 94er CD Nongo Village. Und leider bringt auch diese CD wieder einige seiner krampfhaften Versuche an seinem Yeke Yeke Megahit von 1988 anknüpfen zu wollen. Aber die CD hat auch eine Reihe von Stücken, und deshalb sei sie hier auch empfohlen, in denen Morikante zu seinen Wurzeln zurückfindet, als Geschichtenerzähler und als Meister auf der Kora, jenem in Westafrika verbreiteten Instrument, das vom Klang her ein Zwischending aus Laute und Harfe ist. Wie zum Beispiel hier in Bonjour, mon cher. Vorher aber noch der Hinweis, dass es nach den Nachrichten hier mit dem Soundcheck weitergeht, pünktlich um 2:05. tiso na dona nyawya iba jeli denu nye momi tarala aya ki ane la ni ro jeli te kolo kolo tara ikala ma fila ke nyon na sumala dunya ke ira ti dunna mola mantru tiso na dona nyawya iba jeli denu nye momi tarala aya ki ane la ni ro jeli te kolo kolo tara ikala Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Zwei Uhr, die Nachrichten. Der Weltsicherheitsrat hat gestern Abend in New York die bosnischen Regierungstruppen aufgefordert, unverzüglich aus der entmilitarisierten Zone am Berg Igman bei Sarajevo abzuziehen. Alle Konfliktparteien in Bosnien müssten die Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens einhalten, verlangte der Ratsvorsitzende Hanan. Nach Angaben der UNO befindet sich noch eine erhebliche Zahl von Regierungssoldaten in dieser Region. Dagegen sollen sich die bosnischen Serben vollständig aus dem Gebiet zurückgezogen haben. Der Weltsicherheitsrat bestellte den UNO-Botschafter Sarajevos ein, um ihm den Beschluss zu erläutern. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für das ehemalige Jugoslawien, Akashi, hatte zuvor in einem Gespräch mit dem bosnischen Vizepräsidenten Ganic vergeblich versucht, die Regierung zum Rückzug ihrer Einheiten von der Bergkette zu bewegen. Heute will Akashi in Pale mit Vertretern der Serben reden. Ziel seiner Bemühungen ist es, die Versorgung der Zivilbevölkerung von Sarajevo im kommenden Winter zu sichern. Die Vereinigten Staaten wollen das Waffenembargo gegen Bosnien aufheben, falls in den kommenden 6 Monaten keine Friedenslösung erzielt wird. Außenminister Christopher bestätigte in Washington, dass dem UNO-Sicherheitsrat in der nächsten Woche eine entsprechende Resolution vorgelegt werde. Sollte die Entschließung auf Widerstand stoßen, seien die USA zur einseitigen Aufhebung des Embargos bereit. Präsident Clinton unterstrich, dass er weiterhin Vorbehalte habe, doch sei er vom Kongress dazu angehalten worden. Gegen ein Ende des Embargos haben sich vor allem Großbritannien, Frankreich, Russland und Deutschland ausgesprochen,